Es kann losgehen. Okay, ja, wenn keiner Fragen hat, ich habe diese Woche nichts weiter Großartiges getan, außer dem, was man so schön unter Tagesgeschäft subsumiert, und ansonsten noch so ein bisschen Promotion für die Aktion 1000 Stimmen gegen CETA und TTIP. Da habe ich jetzt einen Blogartikel fertig gemacht, der geht jetzt dann in die Korrekturlesung. Und sollte dann morgen oder übermorgen online sein. Ja, ansonsten ist von mir jetzt nicht viel zu erzählen. Ich hoffe, ihr habt Fragen, weil sonst schweigen wir uns halt an. Gibt mir mal gerade jemand Rückmeldung, ob das überhaupt zu hören ist, was ich sage, nur dass ich jetzt nicht in die leere Luft rede. Yes, das geht. Aber als Konsumenten erwarten wir, passiv bespaßt zu werden. Deshalb kommen auch keine Fragen. Ja, das Dumme ist, da habe ich den falschen Beruf gelernt. Ententrainer bin ich nicht. Okay, damit es nicht so ruhig wird, erzähle ich dann vielleicht mal so ein paar Sachen, die jetzt gerade so in letzter Zeit am Laufen sind und die mich so ein bisschen auch ärgern und enttäuschen. Wir gehen ja auf einen Bundesparteitag zu, da gibt es dann wieder Vorstandswahlen und in dieser Partei passiert das, was immer passiert. Es gibt erstmal richtig. Ja, furchtbar viele Diskussionen, wenn man das gerne so nennen möchte. Und natürlich auch die entsprechenden Kritiken. Jetzt habe ich mich mit diversen Leuten unterhalten. Ihr kennt mich, ich rede mit so ziemlich jedem. Und habe dann zu hören gekriegt, dass man sich als Linker in dem derzeitigen Bundesvorstand nicht wiederfinden könne. Das habe ich dann mal so ein bisschen hinterfragt, habe mal nachgefragt, ja, erzähl doch mal, wie schaut's denn aus? Inwiefern fühlst du dich denn eingeschränkt? Was kannst du denn nicht machen? Warum findest du dich nicht wieder? So als Bundesvorstand sehen und hören wir von dir jetzt nichts weiter. Das erstaunt mich jetzt ein bisschen. Dann kriegte ich also erstmal zu hören, dass wir ja in Halle den Carbufo weggeputscht hätten, was ich so jetzt eigentlich nicht stehen lassen möchte, denn wie willst du denn bitte putschen, wenn du da diverse 100 Leute in einem Saal hast, die alle jeder eine Stimme haben und dann eben einfach wählen. Vielleicht war es ja dann tatsächlich der Wille der Anwesenden auf diesem Bundesparteitag. Man weiß es ja nicht so genau. Dann war das so insgesamt ein bisschen schwierig von der ganzen Diskussion her, weil es einfach nichts Greifbares gab, was mein Gesprächspartner mir sagen konnte. Und letztlich lief es darauf hinaus, dass er mir gesagt hat, ja, wahrscheinlich ist das eher was Emotionales. Ich fürchte auch, dass das eher was Emotionales ist. Und ich dachte mir, ich erzähle euch jetzt mal, was mich so ein bisschen enttäuscht. Wir sitzen praktisch jeden Montag hier im Dicken Engel auf dem Podium und sagen, kommt zu uns, fragt uns, redet mit uns, erzählt uns, was wir wissen sollten. Und prinzipiell gesehen ist es tatsächlich so, wie Peerplex das eben gesagt hat, wir haben hier Konsumenten und die wollen wohl bespaßt werden. Was mir fehlt, was mir wirklich fehlt in dieser Partei, und das wird sich wahrscheinlich auch auf alle anderen Menschen, die jemals Bundesvorstand sind, auswirken, wenn sich an der Stelle nichts verändert. Das ist, dass Leute da sind, die Ideen reingeben. Ich persönlich bin, wie gesagt, praktisch jeden Montag hier, praktisch jeden Dienstag im Team PolGF. Und es wird eigentlich immer nur erzählt, was ist. Es wird nicht erzählt, was sein könnte. Und es ist ganz, ganz selten, dass mal einfach Ideen an den Vorstand gegeben werden. Leute, wir sind momentan in einer wirklich bescheidenen Situation. Wir haben keine Kohle und wir haben sehr, sehr wenig Leute. Das ist was, was gerade die Berliner im Moment sehr merken, weil Wahlkampf mit einer derartig schwachen Personaldecke ist nicht ganz so einfach. Und es wird auch nicht besser werden, weil wir haben demnächst dann eben die Landtagswahlkämpfe für Saarland, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein. Wir haben wirklich die Hände bis oben hin voll zu tun. Wir haben überhaupt, also praktisch kein finanzielles Backup. An der Stelle mal kurz der Aufruf, wer seinen Mitgliedsbeitrag noch nicht bezahlt hat, möge das bitte bald tun. Und wer ein paar Kröten über hat, die er spenden kann, da werden wir auch nicht undankbar sein, wenn ihr die dann tatsächlich mal spendet. Von mir aus auch zweckgebunden. Es ist wirklich ein bisschen kompliziert, wenn du dastehst und du hast ganz wenig Leute und du hast unheimlich viel zu tun und es ist halt tatsächlich so, dass man da ins Rudern kommt. Ich wäre sehr dankbar, wenn jetzt mal ein paar mehr Leute kämen, auch beispielsweise in die Team Polge erfunden und da tatsächlich ein bisschen was reingeben würden, was sie an Ideen haben. Seid so lieb, kümmert euch. Es ist vollkommen egal, wer nach dem letzten Augustwochenende da Vorstand ist, ohne dass eine Mitarbeit da ist von der Basis her, wird es nicht funktionieren. Und da werden wir eingehen wie die Primeln. An dieser Stelle nochmal den ganz fetten Aufruf. Wir haben viele AGs, die inzwischen völlig verwaist sind oder auf dem letzten Loch pfeifen. Wir haben Themen, die beackert werden müssen. Seid so nett und kümmert euch. So, und jetzt sind endlich mal ein paar Leute am Mikro. Und Geoffrey ist auch da. Hallöle, Geoffrey. Dann gebe ich jetzt mal an die Moderation ab. Geoffrey. Ich befürchte, du verwechselst da jemanden. Das ist auch möglich. Okay, in welcher Reihenfolge wart ihr denn da? Mr. Old Joff ist, glaube ich, nach der Liste der Erste. Ja, dann geben wir dem doch mal das Wort. Okay, der will nichts sagen. Übrigens, im Mumble-Chat sehe ich nichts. Wenn ihr irgendwas schriftlich zu kommunizieren habt, geht bitte übers Pad. Bastian, wer von euch beiden anderen war zuerst da, du oder Peer? So wie ich das sehen kann, ich. Ja, dann bist du auch am dransten. Machen wir mal. Ja, dann bin ich dran. Erstmal schönen guten Abend und vielen Dank, dass du deine Zeit opferst, so als einziger von doch immerhin neuen Bundesvorständen. Ja, also dieses Sujet machen wir ja hier, oder dieses Format machen wir ja hier seit 2 Jahren. Das ist erstmal ein wunderbares Angebot. Jetzt hast du aber so viel reingepackt, dass es mir fast schon schwerfällt, detailliert zu antworten. Ich versuche es mal in Kurzform. Mit den Ideen. Also man gucke sich mal an, wer hier ist. Das sind eigentlich immer die üblichen Verdächtigen, wie auch in der Team Polge-Runde. Das sind also die Leute in der Regel, denen die Partei irgendwie wichtig ist oder die es am Herzen liegt. Ich glaube auch, dass aus dieser Runde durchaus sehr viele Inputs kommen. Das Blöde ist dabei, das war's dann. Also ich kann meinen Input an den Vorstand Ed schreiben und habe eine extrem negative Statistik von dem, was dann passiert. Ich weiß nicht, wie viele offene Tickets da sind, aber das nur so nebenbei. Das Problem ist, man verlangt natürlich von einem Vorstand relativ viel, dass er viel anstoßen muss und so weiter, dass es ohne Basis nicht geht. Andererseits ist es so, dass die Einbeziehung der Basis in der Sprechstunde allein nicht ausreicht. Ich glaube, da fehlen ganz viele Formate des Angebotes und das ist halt verflacht. Und du hast vorhin gesagt, ja, da gibt es dann wieder einer, der die Befindlichkeit hat, nach Halle wurde alles, was irgendwie links ist, rausgeschmissen, ist ja Blödsinn. Ich glaube, ich bin so ein richtiger Urlinker und ich fühle mich überhaupt nicht negativ von dem Bundesvorstand beeinflusst, weil letztendlich ist ja das, was man selber draus macht, das Wesentliche. Und ein Bundesvorstand, der kann mich in meiner politischen Arbeitsform behindern oder irgendwie das nicht gut finden. Aber ich entscheide ja selber, was ich welche Präferenzen ich habe. Und das geht ja anderen auch so. Die Frage ist, wie kriegen wir denn dieses Gemeinschaftsgefühl wieder hin? Und ich glaube, das ist das, was uns am meisten fehlt. Es wurde irgendwie verwaltet, weißt du, und einer sagt, naja, das macht dann schon irgendjemand oder auch nicht. Es ist so diese allgemeine Stimmung eingetreten, ja, ist irgendwie egal. Die Begeisterung fehlt. So, und wie erzeugen wir diese Begeisterung hinweg über Piraten, die nicht so hardcore sind wie ich, die sich selber begeistern können, sondern es gibt eben ganz viele, ich sag jetzt mal so vielleicht 70%, die lassen sich begeistern, aber sie begeistern sich nicht selbst. Und das ist eine Sache, die wir lösen müssen. Und für Geld und sowas habe ich unendlich viele Vorschläge gemacht. Bisher ist nicht einer diskutiert worden. Und das andere haben auch Vorschläge. Also ich glaube, das hängt nicht mit Halle zusammen, obwohl irgendwie so Friedhofsruhe schon eingekehrt ist. Das wird ja überall kommentiert. Es hängt damit zusammen, dass irgendwo so der richtige Antrieb fehlt, die Inputs. Und wenn Inputs da sind, dann kann die Basis auch viel draus machen. Ja, ich weiß, ich bin schon wieder zu ausreichend, ausschweifend. Ja, das wollte ich eigentlich nicht sagen. So prinzipiell gesehen, ja. Ich nehme das jetzt einfach mal auf und lass mir es durch den Kopf gehen. Was mich anbelangt, habe ich halt relativ wenig Feedback auch auf meine Bitten um Mitarbeit etc. pp. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich möchte jetzt einfach mal, wenn wir schon hier zusammensitzen, auch diese Diskussion mit anstoßen. Was können wir eigentlich machen? Was können wir machen, um einfach mal so ein bisschen voranzukommen und eben auch den Teamgeist wieder zu wecken? Das wäre mir relativ wichtig. Okay, gut. PR. Moment, ich habe noch eine Bemerkung zum Berliner Wahlkampf. Die merken zwar, dass sie wesentlich weniger Personal haben, aber soweit ich das wahrnehme, vielleicht kann das auch in einer Diskussion noch jemand ergänzen, passiert da unglaublich viel Kreatives. Und ich bin durch Berlin gefahren, also dafür, dass da kein Personal hängen viele Plakate an der Laterne, und zwar flächendeckend. Ja, das finde ich auch wahnsinnig schön. Auf der anderen Seite ist es so, tatsächlich im Verhältnis recht wenige sind, und ich die Befürchtung habe, dass dann eben im September nach den AGH-Wahlen erstmal der gesamte Berliner Landesverband auf dem Zahnfleisch kriecht und erstmal 3 Monate Pause braucht, weil sie alle fertig sind. Per. Guten Abend. Sehr lieb, dass du dir die Zeit nimmst und auch ganz viele wichtige Themen ansprichst. Wo ich ein bisschen das Problem sehe, ist einerseits unsere innerparteiliche Struktur, die wir da haben. Und die ist halt eben sehr zentral auf den Vorstand ausgerichtet. Das heißt, entweder der Vorstand, der richtet es, oder es ist keine andere Stelle da, die die Kartoffeln aus dem Feuer ziehen kann. Und da sehe ich ein bisschen ein Problem. In anderen Parteien ist es halt so gelöst, dass bestimmte Fragestellungen gar nicht direkt vom Vorstand behandelt werden müssen, sondern das machen andere Stellen an der Partei. Und die fangen dann natürlich auch den Ärger ein, wenn irgendwas nicht klappt. Bei uns ist das alles sehr fokussiert und zentriert. Und daher fällt halt sehr viel von dem Workload auch auf diesen Vorstand, der es dann irgendwie richten soll, und auch noch per Satzung am wenigsten Geld dafür zur Verfügung hat. Deine Frage nach dem Feedback und nach dem Input von Ideen angeht, sowas muss, wie der Bastian schon angedeutet hat, organisiert werden. Da müssen Leute sich wirklich überlegen, das, was ich jetzt tun will in der Piratenpartei, ist solche Aktionen zu organisieren oder eine Podiumsdiskussion zu organisieren. Und das ist es aber, was wir als politische Arbeit brauchen. So, und das muss ausgehen, eigentlich, also wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, ist das ausgegangen von dem PolGF und seinen Mitarbeitern, die das dann organisiert haben mit Leuten, die sie angesprochen haben. Dafür braucht man ein Team um sich herum. Diese Leute müssen als ihre Aufgabe ansehen, genau das zu tun, nämlich sich Kampagnen auszudenken und diese Kampagnen in der Partei zu etablieren voranzutreiben. Das kommt nicht von selbst, da kommt nicht plötzlich irgendwie Pirat XY und hat eine fertige Kampagne für dich, sondern da musst du jemanden beauftragen, sagen, das ist jetzt dein Job, du planst uns jetzt die Kampagne zu dem Thema, dass wir, was weiß ich, über Liquid Feedback oder in Vorstandsrunde ausgeklüngelt haben. Und zu diesem Thema machen wir jetzt eine Kampagne. Zu dieser Kampagne gibt's Flyer, dies gibt's eine öffentliche Podiumsdiskussion, ein Videostream. Und so musst du halt diese Items zusammensammeln, die du dann in enger Koordination mit der Öffentlichkeitsarbeit unters Volk bringen kannst. Damit kriegst du dann natürlich auch deine Leute begeistert in der Partei, die sehen, oh cool, meine Partei macht Dinge, da mache ich mit. Ja, und genau diese Stellen, die es vorher in der Piratenpartei gab, die sich halt um diese Sachen gekümmert haben, wurden halt ersatzlos durch Secor gestrichen. So. Und deswegen bin ich halt immer in den Sprechstunden hinterher, um genau darauf hinzuweisen, dass wir diese Stellen brauchen. Wir brauchen jemanden, der Kampagnen entwickelt und vorbereitet. Wir brauchen jemanden, der die AGs mit einbezieht in die Öffentlichkeitsarbeit und denen sagt, hey, dieses Thema kommt bei und bring mir was. Und wenn die dann auch die Erfolgserlebnisse haben mit bundesweiten Artikeln und solchen Dingen, dann kommen die auch gerne wieder das nächste Mal und machen wieder eine erfolgreiche Sache. Aber du musst die erstmal anfixen irgendwie. So, das war es erstmal, aber auch schon wieder ziemlich viel. Ja, war's. Ja, prinzipiell gesehen hast du ja vollkommen recht. Die Sache hat den Haken. Es gibt tatsächlich Piraten, die tun Dinge, habe ich jetzt festgestellt. Ich paste da gleich mal was ins Pad. Und dann stelle ich fest, die melden sich dann irgendwann mal bei mir nach diversen Irrläufen quer durch die Partei. Und dann stelle ich fest, wir haben das, was wir haben, sind keine Kommunikationswege, das sind Kommunikationsverhinderungswege. Und das ist so unglaublich schwierig. Und wir sind auch, wir sind so ein bisschen schwerfällig geworden. Ne? Ich paste euch mal den Link auf diese 1000-Stimmen-Kampagne ins, weil dazu gibt's eine Website, ins Pad. Guckt euch das mal an. Wie gesagt, da kommt dann eben auch noch einen Blogartikel auf der Website. Und bei den Stuttgartern gibt es 10.000 Flyer. Das heißt, also da kann man dann auch sagen, okay, ich hätte gerne mal ein paar Flyer. Und da kann man so Diverses tun. Davon würde ich mir so gerne mehr wünschen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass die Leute, die sowas machen, die einfach sich hinstellen und machen, dass die nicht permanent gegen Gummiwände laufen und abprallen, sondern tatsächlich irgendwo mal einen Kommunikationskanal haben. Ich meine, ich versuche mein Bestes, um auch so ein Stück weit Kommunikationskanal zu sein. Nur Leute, ich bin eine, ich habe einen 8-Stunden-Job und 2 Stunden am Tag Zeit für die Piraten. Ne? Das ist dann wieder mal was anderes. PR, ich nehme an, du möchtest antworten, ich nehme aber trotzdem vorher erstmal den bestenfalls, wenn es recht ist, ja? Ja. Okay, bestenfalls. Herr bestenfalls. Der ist umgestellt. So, Namen zusammen, bin ich. Ja, es klingt alles unglaublich kompliziert, aber das Stichwort ist, glaube ich, schon gefallen. Machen ist es, glaube ich. Natürlich gehört auch eine gewisse Vernetzung dazu und ja, ich lebe oder lebte und lebe von der AG, wo wirklich immer noch viel passiert, wo immer noch viele Leute kommen. Und ich kann nur sagen, ich mache jetzt die 3. Veranstaltung im Namen der Piratenpartei. Und ich habe gedacht, es macht jetzt die letzte oder die nächste das Land Berlin. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Ich habe eine Beauftragung bekommen. Und ich kann nur sagen, ich habe innerhalb von 3,5 Wochen wirklich viel, viel Geld zusammenbekommen, um die Handparade zu machen oder die Beteiligung der Piratenpartei. Eben noch ein Beschluss im Landesverband Bayern, im Mumble, dabei gewesen. Also ist, wenn jemand macht und wir sind ein ganz kleines Team, dann funktioniert das. Und es ist einfach nur, also man muss einfach mal nicht immer nur fordern, sondern wirklich selber machen. Und das ist der Punkt. Und alles andere ergibt sich, also nicht jeder hat schon mal organisiert, aber alles ist erlernbar und es ist gar nicht so schwierig. Aber wie gesagt, immer fordern, das ist leicht und wie gesagt auch, ne, das alles zu beschreiben, das klingt alles schon sehr abstrakt und fast schwierig, ist es gar nicht. Einfach mal machen. Okay, dankeschön. Ja, dann haben wir jetzt erst Danny und dann Bastian und ich wäre ganz froh, wenn sich vielleicht einer von den anderen auch noch mal ein bisschen zu Wort melden würde. Danny. So, also Kristallisationspunkte für Informationen. Hatten wir früher die Situation, dass wir aus dem EÖA-Team durch die Partei gerannt sind und uns die Leute auf den unterschiedlichen Gliederungen gesucht, die besagte Aktionen gemacht haben und die dann mit Widerstand auf die Bundesebene gezerrt, damit sie ein Bundes-PM bekommen. Das ist natürlich eine sehr aufwandsintensive Sache und tatsächlich hast du recht, sollte das über die vorhandenen Strukturen laufen, die werden nun nicht dafür genutzt. Also wir haben eine Redaktionskonferenz, die wurde exakt zu dem Zweck zur Vernetzung von Informationen geschaffen. Da könnten eigentlich die Presseverantwortlichen aus allen Landesverbänden und allen Fraktionen sich zusammenfinden, können sagen, hier in meinem Landesverband läuft diese Woche diese Riesenaktion, bitte bewerben wir die zusammen. So, und dann hast du schon mal ein Team aus 16 Leuten. Mit diesen 16 Leuten kannst du eigentlich schon eine effektive Pressearbeit machen. Da profitiert der Bund von, aber profitieren natürlich auch die Länder von, die dann in einen Bundesfokus von der Partei gezogen werden mit tollen Aktionen. Genauso gibt es ja die Folgeerfunde, die exakt zu diesem Zweck geschaffen worden ist, dass aus den ganzen Landesverbänden die Polge-Apps zusammenkommen und gemeinsam Kampagnen und Aktionen für die kommende Zeit planen und organisieren. Und aber anscheinend haben ganz, ganz, ganz viele in der Partei viel mehr Spaß daran zu erzählen, was sie denn alles Tolles letzte Woche gemacht haben, als über die Pläne der nächsten Monate zu sprechen. Selbst, also ich erlebe das ja mit, da sind selbst mit wiederholender Aufforderung, sich doch bitte um die Zukunft zu kümmern, anstatt um die Vergangenheit sich feiern zu lassen, läuft das irgendwie nicht so ganz. Okay, dieses sich feiern zu lassen gehört zu den Sachen, die ich jetzt nicht so super toll formuliert finde. Danny, ich hoffe, du siehst mir das nach, weil es ist schon relativ wichtig, dass eigentlich möglichst viele wissen, was ist denn jetzt in der vergangenen Woche in den anderen Landesverbänden gelaufen. Bei dem anderen Kritikpunkt, was die Team-Polgef-Runde anbelangt, gebe ich dir recht. Da wedel ich ja auch regelmäßig mit Händen und Füßen. Ab und zu funktioniert mal was. Und zum Thema Pressearbeit, ich sehe, der Olaf ist da. Olaf, wärst du so nett, mal raufzukommen und ein paar Takte dazu zu sagen? Jo, mach. Ja, schönen guten Abend. Ja, erzähl. Ja, gerne auch auf Fragen. Fragt mich. Ich glaube, du solltest schon direkt auf das, was ich da eben gesagt hatte, antworten. Also, dass in der Redaktionskonferenz eigentlich aus den Landesverbänden und Fraktionen die Presseverantwortlichen zusammenkommen könnten und zusammen in Koordination mit dir und deinem Team Öffentlichkeitsarbeit für die Partei zu planen. Und das passiert aber nicht so wirklich. Da ist irgendwie ein Stocken drin, dass von den untersten Ebenen die Information nicht stringent nach oben durchkommt. So. Ich verstehe das nicht ganz, was du da gerade gesagt hast. Wir haben eine Redaktionskonferenz auf Bundesebene. Von unten nach oben hochkommen, kommt da keiner. Jeder ist auf Augenhöhe. Von den unteren Gliederungsebenen der Partei, also zum Beispiel aus einem Landesverband, also kommen da Landespresseverantwortliche und sagen, wir haben jetzt hier Aktion XY und die wollen wir jetzt gerne bundesweit beworben sehen. Also das läuft ein bisschen anders. Wenn du öfter da wärst, dann hättest du das auch miterleben können, wie das richtig funktioniert. Wir haben ja mehrere Ebenen. Einmal das, was du angesprochen hast, läuft nicht über die Redaktionskonferenz. Die Redaktionskonferenz hat ein ganz klares Schema. Da sind unter anderem die Fraktionen drin. Da sind die Presseverantwortlichen drin für die Pressearbeit, sprich die Arbeit mit Medienvertretern. Da sind die Social-Media-Leute drin. Da sind die Kanäle drin, die beispielsweise die Bundeswebsite mit Content versorgen. Dann gibt es natürlich die PolGF-Runde. Und die PolGF-Runde macht genau das, was du vorhin erwähnt hast. Sie ist Impulsgeber. Impulsgeber in dem Sinne, dass nicht nur die Rückschau wichtig ist für andere Länder PolGFs, was in den einzelnen Ländern passiert, sondern eben auch das, was künftig ansteht. In der PolGF-Runde wirst du sicherlich gemerkt haben, dass sie bei aller Kritik, die man an einer strukturierten Vorgehensweise üben kann, auch Tagesordnungspunkte hat, die je nachdem vorgezogen werden oder etwas später befasst werden, wenn etwas mehr Zeit bleibt, wo zum Beispiel die Themenwochen Thema sind oder die Wahlkämpfe besprochen werden. Das heißt also, wenn etwa, ich nehme mal ein Beispiel heraus, fast willkürlich herausgegriffen. Wenn Bruno, der ja nicht nur Beauftragte ist, sondern eben auch wahlkampfführend in Berlin tätig ist, appelliert, dass mit verschiedenen Möglichkeiten Piraten am Berliner Wahlkampf teilnehmen können, dann ist es zum Beispiel meine Aufgabe, und das kannst du an den Protokollen feststellen, diese Appelle in die Landes, Vorstandssitzungen hineinzutragen und zu popularisieren. Das heißt also, in der Landesvorstandssitzung von Bayern ist es so, dass wir weitergeben, was Bruno braucht. Also beispielsweise Piraten, die nach Berlin fahren, die eine Unterkunft suchen etc. Und da funktioniert der Kommunikationsweg. Also zwei Sachen. Einmal die Redaktionssitzung, die strukturiert abläuft, wo wir Input und Output generieren. Allerdings könnte da natürlich sehr viel mehr passieren. Und die Team-PolGF-Sitzung, wie vorhin von Astrid schon angesprochen, wo auch Sachen ablaufen, das kann man natürlich auch noch besser auffrischen. Aber was will man denn eigentlich in einer Stunde alles leisten? Okay, ich würde mal sagen, dabei lassen wir es jetzt erstmal, bevor wir hier ausarten. Und dann ist jetzt Bastian dann dran, weil Fullerin ja eben sich verzogen hat, was ich schade finde. Bastian. Ja, ich wäre auch vorher schon dran gewesen, aber egal. Ich wollte an der Stelle ein bisschen vorziehen, einfach das, was wir beieinander haben thematisch. Ich bitte um Verzeihung. Ja, du weißt ja gar nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte nämlich auf ein Thema, was du vorher angesprochen hast, noch reflektieren. Das ist das mit dem Machen. Und da füge ich jetzt mal so einen kleinen Werbeblock ein. Also der Teil, der piratische Teil, ist dabei die AG Technik in diesem komischen Brandenburg. Wir haben jetzt zwei Plattformen im Stresstest. Und ich hoffe, dass spätestens Mitte des Monats das endlich so selbstständig funktioniert, dass da jeder von profitieren kann. Das ist eine Geschichte, endlich ein Streaming-Server, der leicht und kompliziert für jedermann erreichbar und buchbar ist, ohne große Hürden und Bitten und Betteln und weiß ich was alles, sondern ich hätte gerne, hier hast du, das ist der Link. Das finde ich schon mal einen großen Schritt nach vorne, weil Streaming-Dienste bei uns offensichtlich ein Buch mit 7 Siegeln sind. Und wenn ich was streamen will, das ist ein Irrgarten, um das zu suchen. Deswegen sage ich, haben wir die Initiative selber ergriffen und das mal jetzt professionell aufgesetzt. Das ist eine. Das andere, was wir aufgesetzt haben, ist eine Konferenzsoftware, in dem wir nicht nur Videokonferenzen machen können, so at its best, sondern auch alle möglichen Vorträge, Webinare und dergleichen ablaufen lassen können. Das ist aus meiner Sicht ist es sogar ein Meilenstein für die Piratenpartei, die an vielen Ebenen hohen Schulungsbedarf hat auch professionell schulen muss oder Dinge erklären muss. Und das funktioniert, wie man das eben bei den professionellen Diensten auch gewohnt ist, ohne dass das Kosten verursacht hier für die Piratenpartei. Das sind alles Dienste, die man normalerweise anderswo sehr teuer bezahlen muss. Und denke mal, das funktioniert alles. Wir machen jetzt den nächsten paar Stresstests, um zu gucken, ob es da noch irgendwas gibt, was hakt. Wir gucken, was passiert, wenn man in einem schlecht versorgten Gebiet zum Beispiel streamen will, was man dann tun muss und so. Das haben wir jetzt eigentlich schon überwunden, diese Phase. Ich finde beide Dienste für unsere Piratenpartei extrem wichtig und ich bin sehr, sehr froh, dass das so jetzt läuft. Und ich benutze einfach mal den Moment, wo wir hier 31 sind, ein bisschen Werbung dafür zu machen, dass das da ist und demnächst auch entsprechend publiziert wird. Und ich würde natürlich mir wünschen, dass auch andere dann das als Positivum aufnehmen und das auch entsprechend verbreiten bzw. benutzen. Weil nur was wir benutzen, das kann uns auch helfen. Ich glaube, das ist so ein ähnlicher Entwicklungssprung, den wir mal gemacht haben bei der Einführung von Mumble und Pad. Und wir werden, wenn ich das richtig sehe, davon profitieren, und zwar in allen Gliederungen, in allen Ebenen. Und das wollte ich mal jetzt loswerden, ohne dass einer wieder sagt, ja, mir ist mein Förmchen geklaut worden. Okay, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wobei ich sagen muss, dass ich Videokonferenzen nicht brauche, weil ich auch ganz gerne mal im Räuberzivil am Rechner sitze und das muss nicht jeder sehen. Okay, gibt's weiteres an Input, an Fragen? Habt ihr noch irgendwas? Zu der Videokonferenz. Nein, du sitzt da, du kriegst deinen Kopf, aber wir hatten gerade so einen schönen Fall, das war die PPI-Generalversammlung, die technisch ziemlich schief gelaufen ist. In jeder Ebene eigentlich. Und ich hätte mir das genau gewünscht, dass wir das Tool dort schon gehabt hätten, weil dann hätten wir tatsächlich eine vernünftige Versammlung organisieren können, so wie wir uns das vorstellen, eigentlich international. Und wenn es national angeht, dann ist auch okay. Okay, danke schön. Yoshi. Ja, und Abend erstmal. Nabint. Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit, eine relativ alte URL, die noch unter meiner Herrschaft ist. Hatte ich auch zweimal schon gepostet. Keine Pflanze ist illegal, steht auch im Pad unter Zeile 60. Die wollen wir jetzt mal so ein bisschen Lehm einhauchen. Ich habe auf unserem Server da den normalen Blog hinterlegt vom WordPress. Zwei, drei Sachen schon reingeschmissen und die Berliner wollen das Teil halt auch für ihren Wahlkampf nutzen, weil sie das halt auch ja forcieren wollen, gerade das Thema, was dahinter liegt. Und ich suche noch Leute, die fleißig werden müssen, eigentlich schon eher, und nicht wollen, sondern weil ich kann das in der Hinsicht nicht leisten, weil ich zu viel am Hals habe. Ach, doch nicht sowas. Welche Zeile in welchem Pad? Ja, eben, da war ich gerade mit Zeile 60, bin ich überfordert. Das Pad, das ich vor der Nase habe, hat 35 Zeilen. Okay, dann war es ein anderer, aber habe ich gerade gepostet, keine Pflanze ist illegal. Machen wir dazu. Okay, wunderbar. Wenn irgendjemand das im Mumble-Chat sieht und mal eben ins Pad übertragen kann, damit ich das auch sehe, ist ja schön. Bei keine Pflanze ist illegal, der bestenfalls hört ja zu, hoffe ich sehr. Ja, der weiß schon alles. Das ist gut. Da kommt auch morgen was. Morgen früh um 6. Oh mein Gott. Du bist ein Schatz. Naja, sagen wir mal wir. Also ich habe das nicht alleine gemacht, aber da kommt was morgen. Okay, das ist schön. Vielen Dank. Ja, gibt's ansonsten noch Dinge? André? Ja, ich wollte mal fragen, ob dieser Streaming-Surfer, von dem Basti eben gesprochen hatte, eine Alternative wäre zu Periscope. Ich weiß jetzt nicht, was du mit dem Begriff, den du gerade genannt hast, Entschuldigung, ich habe mein Mikrofon hier weggesteckt. Ich weiß jetzt nicht, was du gerade mit dem Begriff gesagt hast, den du meintest. Der Streaming-Server ist ein Streaming-Server, da kann jeder mit einfachsten technischen Mitteln den benutzen. Ob es eine Alternative für irgendwas anderes ist, weiß ich nicht. Da müsstest du mir erklären, was du genau meinst. Ja, Periscope, wir wollen also die Handparade streamen mit dem Handy direkt auf dem Server. Periscope, ah, okay. Geht das? Periscope meinst du? Ja, okay, klar, natürlich. Du kannst, der Server, der kann auch 10, 20, 30 Streams von parallel verkraften. Das ist auch nicht das Problem. Wir haben das jetzt probiert mit allen möglichen Smart Devices. Das ist völlig problemlos. Okay. Du kriegst einen Link. Das ist alles ganz einfach. Du kriegst einen Link, das ist eine URL und zwei, drei Zugangsdaten und dann hat sich das und dann kommst du da sofort drauf. Ähnlich wie einfach wie BAM-User oder auch letztendlich YouTube, ja. Der Witz ist, ich habe gehört, ja, aber wir wollen ja Dinge verbreiten. Ja, können wir, weil wir an den Server, wenn jetzt gestreamt wird, können wir weiter streamen. Also das heißt, wir können den Stream, der eingeht, können wir natürlich an YouTube vielleicht auch weiterreichen oder welchen Dienst auch immer. Also wir können die Streams, die bei uns reingehen, duplizieren in andere Medien. Muss man eigentlich nur den Zugang zu diesen anderen Medien mitteilen und dann wird das automatisch weitergereicht. Da hast du nur noch ein bisschen Latenz, also das heißt, du hast eine kleine Verzögerung, bis es bei YouTube dann hochgeht, aber das ist normal. Das ist ja gut. Bastian, kannst du da mal so ein bisschen Kontaktmöglichkeiten ins Pad schreiben? Ja, kann ich gerne machen. Also, okay. Einfach immer, dass man es nachlesen kann. Geht immer, ja. Okay, ich mach mal zu dem Werbeblock, mache ich mal kurz einen Beitrag ans Pad, dann ist es viel nachwerterhalten. Okay, danke. Bestenfalls. Ja, ist mir schon fast schon peinlich. Der andere hat es eben angesprochen, dass wir vorhaben, die Handparade mit einem Livestream ins Internet zu stellen. Als kleinen Gig. Bastian, hast du morgen Abend zufällig Zeit, so um 19:30, 20 Uhr ins Mammel zu kommen? Oh mein Gott, nee, weiß ich jetzt nicht. Aber ich befürchte, dass das machbar sein wird irgendwie. Also vielleicht nicht 19:30, aber wann ist die denn nochmal genau? Wer? Die Handfahrer. Am 13., am Samstag. Ja, also ich meine, kann das organisieren. Also schauen wir mal, ob das morgen 19:30 passt. Ich bookmark mir jetzt gerade mal den Termin und schauen mal, ob wir das machen können. Alles klar, du kannst dir vorstellen, bei mir brennt es auch so ein bisschen terminlich. Ne? Ja, schon klar. Okay, danke. Na, guck. Okay, gut. Dann habe ich jetzt André. Brauchst du noch was? Oder? Ja, ich habe noch eine Frage. Ja. Könnten wir einen YouTube-Kanal für den Wahlkampf Berlin irgendwie machen? Da gibt es keinen, wo irgendwie mal Beiträge hochgeladen werden können. Hast du da mit dem Berliner Vorstand schon mal gesprochen? Nee. Mach das mal. Ich glaube, die haben einen, ich weiß es aber nicht ganz genau. Frag einfach mal nach. Naja, bei mir ist es immer schwierig. Jo, okay. Gut, ich gucke mal. Ne? Wenn ich was finde, schreib mir mal irgendwo Kontaktmöglichkeiten für dich hin, okay? Ich habe mal einen Tweet mit der Frage geschrieben, hat kein Mensch drauf also kein Mensch geantwortet. Ja, das ist gut möglich, weil auf Twitter auch vieles einfach mal durchrauscht und ich so manches beispielsweise auch nicht sehe. Das wird den Berlinern auch nicht anders gehen. Ja, wir müssen halt mal gucken, nur irgendwie müssen wir die Info dann ja auch an dich kriegen. Und da musst du mir dann ein bisschen bei helfen, okay? Ja, okay. Gut. Yoshi-Bär. Ja, ich habe jetzt verkehrtes Pad vorhin gehabt, jetzt Zeile 28. Und ich habe darüber was gelesen. Ich hoffe mal, ihr habt euch mal geeinigt, wer das alles so schön pflegt. Wir haben ja diesen schönen geilen Mumble-Kalender, da kann man auch Einzeltermine und so eintragen. So als kleinen Werbeblock, da stehen auch viele Sachen drin. Ich bin doch immer mal wieder so diese verkehrten Links und alles an fixen. Aber es wäre schön, wenn das noch mehr Leute nutzen würden. Und ihr solltet euch immer einigen, wer die Termine, falls sie nicht stattfinden, mal rauslöschen. Weil da stehen zwar viele drin, aber nicht alle finden statt. Okay, dankeschön. Wo wir gerade von Terminen sprechen, zwei Geschichten. Das ist einmal, das steht als Werbeblock im Pad. Das sind die Kandidaten-Mumble an den kommenden zwei Sonntagen. Da gibt's auch ein Pad dazu, das ist hier mit in unserem Pad verlinkt. Yoshi-Bär, ich weise nur darauf hin, das Pad von heute ist die Nummer 381 vom Dicken Engel. Guck doch mal, weil da steht bei mir in Zeile 28 nichts. Das ist dieser Teil der Tragödie. Und der zweite Teil ist, es gibt ja nun auch ein paar Anträge an den Bundesparteitag. Da haben die Hessen einen Termin organisiert zur Besprechung der Anträge. Das ist am Donnerstag, 11.8. um 19 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, das sind jetzt noch diese beiden Termine. Und dann geht's jetzt weiter mit euch und euren Fragen. Okay, es ist so ruhig. Mir will scheinen, dass jetzt nichts mehr großartig ist. Dann würde ich sagen, wir schließen die Sitzung mal. Wir sind jetzt auch seit einer Dreiviertelstunde dabei. Das ist meiner Ansicht nach durchaus okay. Lassen wir es für heute gut sein. Wenn irgendwas ist, meine persönliche Mailadresse ist es vorname.nachname@piratenpartei.de. Ansonsten kann man an Vorstand@ auch jederzeit schreiben, und wenn man da gerne möchte, dass das mir zugeordnet ist, dann kann man es auch einfach mit in die Mail reinschreiben. Dann kriege ich das auf jeden Fall in die Hand gedrückt. Ansonsten findet ihr sowohl mich als auch die übrigen Vorstandsmitglieder natürlich auch auf Twitter. Seid so nett, wenn was ist, meldet euch. Und erwartet von uns bitte keine Wunder, aber wir tun selbstverständlich, was wir können. Also seid so lieb und kontaktiert uns. Und wie gesagt, vollkommen egal, wer am nächsten Bundesparteitag dann letztlich Vorstand wird, das Problem ist dasselbe. Ohne euch ist ein Vorstand nichts. Gut, damit dann auf jeden Fall mal einen schönen Abend euch allen. Ich danke euch für die Beiträge und fürs Hiersein, der Kira fürs Pad, und wünsche euch noch einen bezaubernd schönen Abend. Tschüss.